Kundgabe 7903. Empfangen am 28.05.1961. Das Priesteramt ist nicht von Menschen zu vergeben. Die rechten Jünger. Ich sandte einst meine Jünger hinaus in die Welt, also sollten sie meinen Willen verkünden, mein Evangelium der Liebe. Und ich habe sie während meines Erdenwandels unterwiesen. Ich habe ihnen selbst ein Leben in Liebe vorgelebt und meine Jünger also befähigt, rechte Verkünder meiner göttlichen Liebe-Lehre zu sein. Sie sollten den Menschen die Dringlichkeit eines Liebelebens vorstellen und ihnen auch die Auswirkung eines solchen verständlich machen. Und darum mussten auch die Jünger an sich selbst beweisen können, was sie ihren Mitmenschen darüber kündeten. Sie mussten selbst über ungewöhnliche Kraft und ein ungewöhnliches Wissen verfügen, auf das die Menschen daran die Wahrheit meiner Lehre erkannten und nun selbst danach strebten, zur Vollendung zu gelangen. Und es hatten auch die ersten Jünger ungewöhnliche Kraft und ungewöhnliches Wissen, weil mein Geist sie erfüllen konnte, denn sie waren durch meinen Opfertod am Kreuz erlöst und sie standen durch ihre Liebe in inniger Verbindung mit mir. Verständlich wird es euch nun auch sein, dass nur die, meine rechten Jünger und Nachfolger, jener Jünger genannt werden können, die auch den Beweis erbringen, von meinem Geist erfüllt zu sein, die durch ein Liebeleben und innigste Verbindung mit mir auch ungewöhnliche Kraft von mir beziehen und über ein wahrheitsgemäßes Wissen verfügen, das sie von mir selbst empfangen haben. Verständlich wird es euch sein, dass nicht jeder sich als Nachfolger meiner Jünger bezeichnen kann, dem durch Menschen ein Amt gegeben wurde, das nur allein ich vergeben kann, weil ich um den Reifezustand und den Willen eines jeden Menschen weiß und also auch darum, wen ich für ein solches Amt auserwähle. Das Priesteramt ist nicht von Menschen zu vergeben. Es ist ein Amt, über das ich allein zu bestimmen habe, weil Menschen nicht zu beurteilen vermögen, wie die innere Reife und der Wille dessen beschaffen ist, den sie in ein solches Amt einsetzen. Und so werdet ihr oft rechte Priester, das heißt Diener Gottes finden, wo ihr sie nicht vermutet, und ihr werdet denen eure Anerkennung verweigern dürfen, die sich selbst dazu gemacht haben. Denn es gehört meine Berufung dazu, die auch als solche zu erkennen ist. Das Innenleben des Einzelnen ist maßgebend für das Verhältnis, in dem ein Mensch zu mir steht. Und der Kontrakt wird allein zwischen mir und dem Menschen geschlossen. Und es bedarf dazu wahrlich keines Dritten, der zu bestimmen hätte, wo ich allein die Wahl treffe, wen ich als meinen rechten Jünger hinaussende in die Welt, um den Mitmenschen das Evangelium zu künden. Sind die Fähigkeiten nicht vorhanden, die meines Geistes wirken zulassen, dann wird auch der Mensch keine rechte Missionsarbeit leisten können. Dann wird er mir kein taugliches Werkzeug sein. Er wird sich nicht als mein Jünger ausgeben können und dann wird auch seine Arbeit ohne Erfolg sein, wenngleich er Weinbergs Arbeit zu leisten glaubt. Zur Zeit meines Erdenwandels wählte ich selbst mir meine Jünger aus und ich tue dies auch jetzt noch. Aber es wird auch ein von mir berufener Diener in einem hohen Reifegrad stehend ermessen können, welche Aufgabe er nun zu leisten hat. Und er wird dieser nun willig nachkommen, weil ich selbst durch und mit ihm wirke und er nun auch über ungewöhnliche Kraft und ein ungewöhnliches Wissen verfügt, das ihn antreibt zu unermüdlicher Tätigkeit in meinem Weinberg. Und diese meine Jünger werden Liebe predigen und die Liebe ausleben. Sie werden in der rechten Erkenntnis stehen. Sie werden für mich und meinen Namen eintreten vor aller Welt. Ihre Stellung in der Welt wird eine andere sein, als ihr Menschen es erwartet. Denn sie werden im Verborgenen tätig sein für mich. Aber keine Macht fürchten, der sie unterstellt sind, denn sie erkennen mich als ihren Herrn an, dessen Anweisungen sie nachkommen. Sie dienen mir im freien Willen und sind mir treue Knechte in der letzten Zeit vor dem Ende. Sie suchen keine äußeren Ehren und Anerkennungen. Sie suchen nicht Rang und Würden, aber sie scheuen auch nicht vor denen zurück, die in Rang und Würden stehen und anerkannt werden wollen als Nachfolger der Apostel, als Nachfolger jener Jünger, die ich einst hinaussandte in die Welt mit dem Auftrag: Gehet hin und lehret alle Völker. Denn meine rechten Jünger wissen um ihre Mission und sie suchen treulich das Amt zu verwalten, in das ich sie eingesetzt habe. Und meine rechten Jünger werden sich auch nicht scheuen in der letzten Zeit vor dem Ende, wenn der Glaubenskampf entbrennen wird. Dann werden sie mich und meinen Namen bekennen vor aller Welt. Sie werden Zeugen von mir und glaubensstark eintreten für mich und mein Reich. Amen.